Der Weiße, der sich Rella nannte, hat den Vertrag mit den Osage nicht gehalten. Wir brachten ihm unsere Felle und Pelze nach Fort Dodge, am großen Fluss Arkansas. Dort sollten wir die Bezahlung in Waren ausgeliefert bekommen. Rella richtete es so ein, dass unser Boot mit allen unseren wertvollen Pelzen später, als er selbst am Fort Dodge eintraf. Wir hatten ihm aus Vorsicht 4 unserer Krieger zu Pferde mitgegeben. Matoschako war selbst dabei. Man gab uns Feuerwasser und immer mehr Feuerwasser. Als wir am nächsten Abend wieder zu uns kamen, war Rella mit unseren Pferden fort. Die beiden Osagen, die sie bewacht hatten, fanden wir tot in der Nähe des Forts. Auch das andere Bleichgesicht mit der Squaw und dem Kind hatte das Lager der Soldaten verlassen. Wir waren sehr zornig und verlangten unsere Felle zurück. Aber man lachte uns aus. Sie waren von Rella schon vor Ankunft unserer Reiter verkauft worden. Mit dem Geld war er schon weit über den Arkansas hinüber. Der Jagdertrag eines vollen Jahres und eines ganzen Stammes war verloren. Ich konnte den Verdacht nicht loswerden, dass zwischen diesem Rella und dem General Douglas irgendwelche Zusammenhänge bestehen mussten, die wiederum mit unserem Freund Old Shoehand in Verbindung gebracht werden konnten. War Rella vielleicht dieser gesuchte Dan Etters? Wir ritten hinauf nach Colorado, wo ich Shoehand zu finden hoffte. Vor uns hatten wir die Bande des Generals mit seinem Spießgesellen Toby Spencer und hinter uns die feindlichen Osagen, deren Häuptling Matoschako, also 7 Bären, als unser Gefangener mit uns zog. Wir befanden uns auf einer nur mit Büffelgras bewachsenen Prärie. Hier hatten wir eine Begegnung mit einem einzelnen Reiter, der uns misstrauisch näher kommen ließ. Unser Trupp aus Leuten von zweierlei Farbe kam ihm wohl nicht geheuer vor. Macht keine Dummheiten, Sir! Nehmt eure Gartenspritze herunter! Wir sind ganz gemütliche Leute, wenn's drauf ankommt. Mein Gewehr bleibt oben, bis ich weiß, mit wem ich es zu tun habe. Och, ich bin der Kaiser von Brasilien. Und hier seht ihr einen der heiligen drei Könige aus dem Morgenland. Und hier... Ihr seid ein Spaßvogel, Sir. Aber ich... Keine Sorge, Mann. Wir sind ehrliche Westleute. Dieser rote Mann hier ist Winnetou, der Häuptling der Apachen. Nehme an, dass ihr schon von ihm gehört habt. Winnetou! Er freut mich, den berühmten Häuptling einmal persönlich kennenzulernen. Natürlich! Jetzt sehe ich es, die Silberbüchse. Ich bin Cowboy auf Harbors Farm und heiße Bell. Wo liegt diese Farm? 2 Meilen südwärts von hier am Fluss. Mr. Harbor ist erst seit 2 Jahren hier. Das wollte ich doch sagen. Da gab es doch früher keine Farm. Wollt ihr heute noch weit, Gentlemen? Och, in etwa einer Stunde werden wir an einer passenden Stelle Lager machen. Da wollt ihr nicht lieber auf unserer Farm einkehren? Eure Pferde werden sicher nicht böse sein und... Zum Kuckuck! Wo hab ich bloß meine Augen? Dieser herrliche Rapp hängt gleich dem Winnetous aufs Haar. Dann müsst ihr Old Shatterhand sein. Stimmt's? Stimmt, Mr. Bell. Und wir hätten alle nichts gegen einen kurzen Besuch auf Harbors Farm einzuwenden, wenn... wir haben hier einen Gefangenen bei uns. Können wir darauf rechnen, dass nichts von euch unternommen wird, ihn zu befreien? Wo denkt ihr hin, Mr. Shatterhand? Wir werden uns doch nicht in eure Angelegenheiten mischen. Der Häuptling der Osage möchte Old Shatterhand und Winnetou etwas sagen, bevor wir weiterreiten. Er mag sprechen. Matoschako ist von euch nur noch mit den Füßen an sein Pferd gebunden. Seine Hände sind frei. Er wird ganz frei werden, sobald es ihm unmöglich ist, schnell heimzukehren und mit seinen Kriegern eure Verfolgung aufzunehmen. Ihr wisst, dass ich durch einen Boten dem Häuptling Lange Hand den Befehl übertrug. Lange Hand war dagegen, die Bleichgesichter zu überfallen. Er wird die Osagen von allen Feindseligkeiten abhalten. Old Shatterhand und Winnetou dürfen das glauben. Wir werden dich prüfen. Der Apache weiß, ein Feind wird nicht so schnell zum Freund. So hört, was euch der Häuptling der Osagen noch sagt. Wenn er die Freiheit von euch zurückerhält, er wird doch nicht von euch gehen. Uff. Warum will Matoschako das tun? Er will sich die Freundschaft von Apanatschka, dem jungen Häuptling der Pohonim, erwerben. Warum? Apanatschka wird ihm behilflich sein, den Medizinmann der Naini-Komanschen in die Hand zu bekommen. Niemals werde ich das tun. Seine Squaw ist meine Mutter. Wer weiß. Du bist ein geraubtes Kind, Apanatschka. Tibutaka und Etas sind die Räuber, das steht bei mir fest. Ich bin gern bereit, mit dir und dem Häuptling Siebenbären zu den Naini-Komanschen zu reiten, um den Medizinmann zu entlarven. Jetzt aber wollen wir nicht mehr darüber sprechen. Mein Bruder Charlie hat recht. Reiten wir weiter zu Habers Farm.